Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio, ein klein wenig später im Fernsehen. Wir bitten das zu entschuldigen. Wir haben heute Abend, wie immer in der Nacht von Freitag auf Samstag, eine offene Telefon-Talkshow. Und eine offene Telefon-Talkshow heißt, dass ihr euch ganz einfach hier bei mir melden könnt, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0180 5678 111 und es geht weiter mit Ann-Kathrin und Ann-Kathrin ist 20 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Ann-Kathrin, hi. Hi. Dein Thema? Sex im Alter. Sex im Alter, das hatten wir gestern. Ja, genau. Nun bist du 20 Jahre alt, das passt noch nicht so ganz genau. Ja, auf dich. Hauptsächlich ist meine Kundschaft älter. Bist du Prostituierte? Nein, ich mache Telefonerotik. Telefonerotik? Das klingt immer so ein bisschen vornehm, ne? Also du machst okay, Telefonsex. Ich mache Telefonsex. Ja, ich finde, das hört sich dann so ordinär an. Naja. Aber viele meiner Kundschaft ist überwiegend zwischen 40 und 70. Nur ist 40 ja noch nicht so das ganz große Rentenalter, ne? Naja, aber ich stelle mir vor, so in dem Alter lässt der Sex dann doch schon nach. Mein? Was denkst du denn, wie alt ich bin? Ja, weiß ich nicht. Ja, es ist so. Ich war so 35. Ja, nein, das ist schon ein bisschen älter. Also. Du meinst also, bei älteren Männern, wie bei mir zum Beispiel, lässt der Sex dann so allmählich nach? Ja, weiß ich ja nicht, wie man hier der Sex ist, aber ich habe mich jetzt nicht damit angesprochen. Ann-Kathrin, was so die jungen Mädchen vor Vorstellungen haben, das ist ja wirklich abgefahren. Ja. Also, es sind auch ältere Männer bei dir, überwiegend, von 40 bis 60, sagst du, aber es kann auch noch älter sein. Ja, richtig. Wie alt war dein ältester Mann? 77. 77. Mhm. Wie kommt es, dass gerade eher so die mittlere oder ältere Generation bei dir anruft? Ich schätze mal so, weil die in ihrem Privatleben ihre Sexualität nicht so mit ihrer Ehefrau oder wenn die überhaupt noch verheiratet sind oder in einer Beziehung leben, ausleben können. Ja, das schon. Aber nun habe ich schon sehr oft mit Telefonsexanbieterinnen gesprochen, die auch durchaus junge Leute bedienen. Ja, ja, die sind auch mit dabei, aber überwiegend bei mir sind es die Älteren. Ach so, das ist dann vielleicht auch ein Zufall, ne? Das kann gut sein. Hör ich mich so alt an? Wenn du es vergleichst, es ruft ein Knabe bei dir an, im Alter von 18, 19 Jahren. Ja. Ne, wir vergleichen mal. Und wir haben jetzt mal einen gestandenen Mann von 65. Ja. Wie unterschiedlich gehst du mit denen um? Ja, ich frage erstmal generell, wie sie ihr sexuelles Leben ausleben, worauf die so stehen. Mhm. Und ich sag mal, bei der jüngeren Generation ist es meistens so, die stehen mehr so auf Französisch und auf diese Slow Sex halt. Mhm. Und die ältere Generation, die lässt es meistens, aber relativ selten, so richtig krachen. Ah, die lässt es selten krachen? Nee, die lassen es richtig krachen. Die lassen es richtig krachen? Ja, klar. Aha. Wie lässt du es denn dann mit einem älteren Mann am Telefon krachen? Erstmal, die stehen auf viel heftigere Sachen. Ehrlich? Zum Beispiel Dirty Talk. Aha. Und so richtig harten Sex. Also Dirty Talk heißt, dass man so richtig dreckige, ordinäre Begriffe gebraucht. Genau. Ne? Vielleicht ist das bei den älteren Leuten, auch bei den älteren Männern so, dass die viel mehr über sich Bescheid wissen, haben wir gestern auch schon gehört und gesagt, als denn die etwas Jüngeren, die noch suchen, auch im Bereich der Sexualität. Das ist gut möglich, aber ich muss selber auch sagen, der Telefonsex oder der Sex selber mit den Älteren ist besser. Also macht dir auch mehr Spaß. Ja, und es passiert auch durchaus schon, dass ich mich mit denen treffe. Ehrlich? Ja. Das ist aber eine ganz ungewöhnliche Verhaltensweise, ne? Das ist natürlich nicht, du darfst dir das nicht vorstellen, dass das so abläuft, die rufen mich an und wir treffen uns sofort. Mhm. Also wir telefonieren schon sehr oft miteinander, manchmal nicht nur erotische Gespräche, sondern man redet dann auch über Persönliches. Und irgendwann trifft man sich. Arbeitest du in einer Agentur oder von zu Hause aus? Von zu Hause. Von zu Hause aus. Mhm. Wenn du dich dann mit den älteren Herren triffst, wirst du dich wahrscheinlich nicht nur mit denen zum Kaffee und Kuchen treffen. Richtig. Ne? Erstmal treffe ich mich mit denen auf neutralem Boden, dass die mich erstmal so kennenlernen, wie ich denen gesagt habe, wie ich aussehe, dass die auch wirklich wissen, dass es so ist. Und später treffen wir uns, entweder wenn die alleinstehend sind, bei denen. Mhm. Oder im Hotel, was ich eher bevorzuge. Ja, ja klar, es ist auch sicherer, ne, für dich. Genau. Mhm. Also kann man schon doch auch sagen, dass du auch als Prostituierte arbeitest, ne? Wenn's so gesehen, ja. Wenn es sich dann so ergibt. Wenn du dann mit einem älteren Mann, mit einem älteren Kunden, ja. Ne, kann man ja so sagen, ja, zusammen, Kunde, genau. Ja, zusammen bist, ist das für dich dann, wenn du direkten Kontakt mit dem hast, auch letztendlich interessanter, befriedigender, als wenn du mit einem jüngeren Mann zusammen bist? Es befriedigt mich durchaus beides. Beides, ja. Es ist keine Überwindung für dich, mit einem älteren Mann etwas zu machen? Nee, eigentlich nicht. Das nicht? Nein. Wie kam das denn überhaupt, dass du mit deinen 20 Jahren oder jetzt schon in dem Job drin bist? Ich habe angefangen mit nur Telefonerotik. Mhm. Und als ich gemerkt habe, dass es halt, ich finde, eine Marktlücke ist, ja. Dann auch merkte, dass die Kundschaft meistens älter ist, ja. weil zur älteren Generation gehört. Dann, und der erste Kunde mich fragte, ob ich mich mit ihm treffe, mhm. war ich erst sehr skeptisch und hatte auch Angst. Mhm. Und dann habe ich mich erst, wie gesagt, auf neutralem Boden mit dem getroffen mhm. und es hat mir gefallen und er war sehr nett, sehr sympathisch. Und wir haben uns 2-3 Mal so getroffen und dann später hat sich das so ergeben und so bin ich halt da reingekommen. Und das ist jetzt dein Hauptjob auch? Ja, ich lebe davon. Mhm. Ich wollte noch mal was fragen zum Thema Sex im Alter. Das hatten wir ja gestern, daraufhin hast du ja auch angerufen. Mhm. Einige ältere Leute haben gestern erzählt, dass ihnen gar nicht mehr so sehr viel daran gelegen ist, an der knallharten Nummer, sage ich jetzt mal. Mhm. Du hast es gerade ein bisschen anders dargestellt, sondern dass sie ich mehr... Ich kann ja nur von mir aus, ja, klar. Dass sie mehr Wert so auf Erotik und Zärtlichkeiten legen. Ist das bei dir anders, wie du es erlebst mit den Älteren? Ich sag mal, Zärtlichkeit ist da sehr viel mit drin. Mhm. Das Vorspiel bei den Älteren dauert mhm. genauso lange wie bei den Jüngeren, mhm. denke ich mir mal. So wie ich das von meinen Beziehungen her kenne. Dauert es nicht sogar noch ein bisschen länger bei meistens, den Älteren? Meistens, ja. Mhm. ja. Und weil die sich halt sehr viel Zeit lassen. Aber wenn es mhm. dann soweit ist, der Akt selber, da geht's richtig los. Da geht's richtig los. Ja, ich habe mich schon so manches Mal gewundert. Also ich meine, die gehen manchmal, sage ich mal, so ganz krass jetzt am Krückstock, aber im ja. Bett, da sind die fit wie 1000 Mann. Also potent sind sie dann noch? Ja, sie aber mit jetzt, voll. Sind das Männer hauptsächlich, die auch noch in Beziehungen sind oder auch alleinstehende Männer oder Männer aus dem Altenheim gar? 50-50. Ich würde sagen, es ist genau Hälfte. Mhm, ja. Mhm. Könntest du dich privat auch in einen sehr viel älteren Mann verlieben? Nee. Das nicht? Nee. Hast du einen Geliebten im Moment? Ja. Das funktioniert? Weißt du das, was du beruflich machst? Ja, und ich glaube, den kennst du auch. Den kenn ich? Der hatte dich mal angerufen zum Thema Telefonerotik. Das war der Daniel. Ja, weißt du, mit den Namen. Ich habe ja so viele Namen. das sagt mir jetzt gar nichts im Moment. Du hattest dich noch für sein Thema interessiert ja? und wolltest sogar noch ihn mal zurückrufen. Ah, und mit ihm drüber sprechen. Ich weiß. Und er ist sehr enttäuscht, dass du es nicht getan hast. Ja. Und er versucht dir immer zu faxen. Und Jürgen, du reagierst überhaupt nicht. Ich weiß, ich kann mich gut erinnern an das Gespräch. Ja. Das ist auch noch gar nicht so ganz lange her. Nee, letzten Monat. Letzten Monat. Mhm. Und du grüßt den Daniel ganz herzlich von mir. Ja, ja, schon. Und sagst, ich bin ein viel beschäftigter Mann. Also was nicht. Noch nicht ist, kann ja noch werden. Ja, wollen wir hoffen. Okay. Ann-Kathrin, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Es geht weiter mit Janina. Janina, stimmt das? Janina. Ja. 16 Jahre alt. Ja, ist richtig. Hallo. Hallo. Was ist dein Thema, Janina? Also, mein Thema ist heute, der Vater von meiner besten Freundin, der steht auf mich. Wie alt ist deine Freundin? Meine Freundin ist genauso alt wie ich. Also 16. Auch 16. Hm? Was heißt, er steht auf dich? Wie bemerkst du das? Also, ja, wie bemerke ich das? Also, er hat angefangen, mir am Po zu krapschen. Ach so, direkt schon. Also nicht so, nur also flachmäßig. Ich kenne ihn auch schon ziemlich lange. Mhm. Wann hat er das zum ersten Mal gemacht? Vor 4 Wochen. Mhm. Was ist noch vorgefallen? Noch vorgefallen ist, dass er mir 2 Liebesbriefe geschrieben hat, dass er mich gern sehen möchte, dass ich bei meiner Freundin auch übernachten dürfte. Und ja, der hat auch Telefonterror bei mir gemacht. Wenn meine Eltern dran gegangen sind, hat er aufgelegt, wenn ich dran gegangen bin. Naja, hat er halt gesagt, ob ich vorbeikomme, deine Frau ist nicht da und all sowas. Damit komme ich voll nicht klar. Ja, ist klar. Wie alt ist er? Also er ist 36. 36. Und dich interessiert er als Mann überhaupt nicht? Nee. Mhm. Hast du deiner Freundin davon erzählt? Nee, habe ich nicht. Hast du sonst? Ich traue mich auch gar nicht. Ich habe mich noch niemandem erzählt. Wie reagierst du denn zum Beispiel auf die Briefe? Wie reagierst gar du, nicht. Wenn er dich anruft? Was sagst du denn? Gar nicht. Ich lege immer gleich wieder auf. Und die Briefe habe ich jetzt schon 2 Stück. Mhm. Also du hast dich ihm gegenüber noch gar nicht geäußert? Nee, gar nicht. Ich finde, das ist erstmal zuerst angesagt, Janina. Du bist 16 Jahre alt und du kannst den Mund auftun und klar sagen, was du willst. Du bist eine junge Frau und du solltest ihn auch so schnell wie möglich in die Schranken verweisen und ihm sagen, hier pass auf, Herr so und so, oder ich weiß nicht, vielleicht duzt du ihn, lassen Sie mich in Ruhe. Ich möchte befreundet sein mit Ihnen, mit dir, aber weiter auch nichts. Das ist meine beste Freundin und als Mann interessieren Sie mich überhaupt gar nicht. Mhm. Und wenn Sie das nicht sein lassen, dann werde ich das. Gibt es eine Mutter auch noch von der Freundin? Ja. Ja. Die leben auch noch zusammen. Die leben zusammen. Dann würde ich dem sofort androhen, dass ich das der Mutter sage und auch der Freundin. Ja, klar, aber die wohnen 2 Häuser weiter, also. Ja, ist doch völlig egal. Janina, du musst zuerst mal dem klar ins Gesicht sagen, bitte lassen Sie mich in Ruhe. Ich traue traue mich ihn gar nicht mehr anzusehen, gar nicht. Warum denn nicht? Ich habe so eine Angst vor dem, dass er mir irgendwie was tut oder so, weil er mir schon am Po gepackt hat und... Ja, aber er wird dir nichts, also das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich glaube, dass er dir sicher nicht irgendwas Böses antut. Ich vermute mal, dass er natürlich jetzt immer noch versucht, nach dem Motto, das ist ein ängstliches, scheues Reh und die kriegen wir schon irgendwie rum. Hau auf den Tisch und sag, nein, ich will nicht. Schluss aus. Oder schreib ihm einen Brief, wenn du Angst hast, mit dem zu reden. Mhm. Schreib heute Nacht noch einen Brief, werf ihn rein und dann hat er den. Ja. Und droh ihm an, dass du es erzählst, wenn er dich nicht in Ruhe lässt. Ja, ich meine, vor unserer Haustür liegen auch immer Blumen und immer an mich adressiert. Wundern deine Eltern sich denn nicht? Natürlich. Was denken die denn? Ja, mein Ex-Freund, denken die. Ja, Nina. Mach den Mund auf. Ja, hoffe ich. Ich traue mich das nicht. Ja, also nochmal gesagt, schreib ihm einen Brief oder ruf ihn an, wenn du ein bisschen mutiger bist. Ja. Da musst du jetzt mal über deinen Schatten springen. Und wenn das alles nichts nutzt, dann red mal mit deinen Eltern, was die meinen. Ja, hoffentlich glauben die mir. Ja. Also erstmal ihn jetzt und dann muss man weiter gucken. Okay. Okay, viel Glück. Okay, danke. Tschüss, Janina. Ach, klar, Moment mal. Ja? Ach, nun ist er weg. Wahrscheinlich wollte sie ein Autogramm vielleicht haben. Wenn sie mich noch hören sollte, bitte auflegen, Janina, wir rufen gleich nochmal an. Manfred ist dran und er ist 55. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ich wollte zum jetzigen Thema noch was sagen. Sex im Alter. Jawohl, ich bin 55. Ja. Und bin vores Jahr im April Herz transplantiert worden. Also ich habe ein neues Herz. Ich habe ein Jahr drauf gewartet und man wollte mir erst eine Pumpe einsetzen. Aber dann hat man gesagt, wir stabilisieren das Herz so, dass es noch etwas hält. Und dann bin ich vores Jahr operiert worden im Mai in Hannover, habe das Herz bekommen. Mir geht es den Umständen entsprechend gut soweit, aber mit dem Sex klappt es nicht mehr. Nach der Operation. Was heißt denn, es klappt nicht mehr? Hast du keine Lust mehr oder funktioniert es auch Lust nicht? Lust habe ich schon, aber die Reaktion ist nicht mehr da. Es spielt sich auch nichts ab. Ich kann Pornofilme gucken und sonst was. Es funktioniert nicht. Hast du mit deinen Ärzten darüber mal gesprochen? Habe ich. Wir werden auch zwei Jahre lang psychologisch betreut. Und die sagen, es gibt sich wieder. Also heißt das, dass das ein psychologisches Problem ist oder ist es ein somatisches Problem? Körperlich nicht? Nein. Es ist ein psychologisches Problem. Weil es hat ja vorher auch geklappt. Na gut, es hätte ja sein können, dass durch den Eingriff irgendwie, weiß ich jetzt, der Hormonhaushalt völlig durcheinander ist oder ich habe keine Ahnung. Ja, der Hormonhaushalt ist sowieso durcheinander, weil ja es müssen ja viele Tabletten genommen werden, um die Abstoßungsgefahr zu bannen. Man wird auch die zwei Jahre lang immer regelmäßig ärztlich betreut und versorgt und alles. Ist ja nur auch ein großer Eingriff, nach wie vor noch, ne? Auch wenn das schon Routine geworden ist, aber es ist halt ein gravierender Eingriff. Ja, es ist schon ein gravierender Eingriff. Ja. Ein Jahr ist es jetzt her, sagst du? Im April, ja. Im April ein Jahr. Und die Ärzte, was haben die in Aussicht gestellt? Wann gibt sich das wieder ein wenig? Nach anderthalb bis zwei Jahren wird sich der Körper, die ersten zwei Jahre sind die kritischsten Jahre. Wenn man die gut überstanden hat, dann übersteht man auch weitere Lebensjahre. Also ist die Lebenserwartung ist doch denn enorm hoch und groß. Das heißt, auch die ersten zwei Jahre ist es heikel oder wahrscheinlich auch nicht absehbar, wie sich das in puncto Sexualität entwickelt. Richtig, genau. Ja. Genau. Bist du in einer Beziehung? Ich war in einer Beziehung. Und mein Partner hat sich von mir verabschiedet. Ach, du bist schwul. Ja, richtig. Ja. Der hat sich von dir verabschiedet wegen der schweren Krankheit? Nach der Herzoperation. Und warum? Weil warum abspielte. Deshalb? Richtig, genau. Wie lange warst du mit ihm zusammen? Seit 1990. Seit 1990, also schon eine ganz erheblich lange Zeit. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr, sehr enttäuschend ist. Ja, sicher ist das enttäuschend. Dass man dann nicht zueinander steht, wenn man in so einer schwierigen Lebensphase ist. Bevor ich so schwer krank wurde, ich hatte schon zwei Herzinfarkte hinter mir, da hat er zu mir gestanden, nicht? Da hat es mit dem Sex noch geklappt, zwar nicht so viel und regelmäßig, aber wenn ich Lust hatte, dann haben wir es gemacht, er hat Rücksicht genommen, aber nach der Herztransplantation, da hat er sich dann verabschiedet, weil da musste zu viel Rücksicht genommen werden. Nicht? Ja, habt ihr irgendwie noch Kontakt miteinander jetzt? Nein, überhaupt gar nicht mehr. Auch traurig, ne, und schade. Ja, der ist nach Berlin gezogen, der ist ganz weg. Also die Sexualität, die Sehnsucht nach Leidenschaft und überhaupt die Gedanken, die gibt es, im Kopf passiert es, aber es funktioniert halt noch nicht. Aber ich meine, es ist ja beruhigend, wenn die Ärzte sagen, dass sich das dann vielleicht jetzt noch nach einem Jahr, wenn überhaupt die schlimmste Phase überwunden ist, dass sich das dann gibt. Das würde sich wieder geben. Bist du da? Du klingst auch relativ optimistisch, ne? Ja, natürlich. Ja. Ich suche nur einen neuen Partner. Ja. wir hatten gestern keinen schwulen Mann in der Sendung oder keine lesbische Frau zum Thema Sex im Alter. Mhm. Ist es, wenn man homosexuell ist und ein bisschen älter wird, ist es schwieriger, noch einen Partner zu finden? Sehr schwierig. Ja? Sehr schwierig. Meinst du, ist es schwieriger als in heterosexuellen Kreisen? Ja, natürlich. Warum ist es so schwierig? Ich weiß es nicht. Also ich vermute, dass alles steht auf Jüngere. Ist das wirklich so? Das ist so ein Klischee, was immer so vermittelt wird. Aber ist es wirklich so? Nein, ich erlebe das auch. Ich erlebe das. Stehst du denn selbst auch auf Jüngere? Nein, also ich würde auch einen Partner nehmen, der über 40 ist. Ach so. Na, das ist ja nett von dir. Du bist 55. Würdest du denn auch einen nehmen, der 55 ist? Würde ich auch nehmen. Würdest du auch nehmen. Auch einen, der älter ist als du, einen 60-Jährigen? Das wüsste ich nicht. Das weißt du nicht. Mhm. Nein, das weiß ich nicht. Also maximal so das eigene Alter. Richtig. Ja. Wo lernst du Männer kennen? Also ich gehe schon in besagte Lokale in meiner Stadt. Mhm. Also es gibt in deiner Stadt auch Schwulenlokale für die ältere Generation. Aber wahrscheinlich halten sich da doch dann auch nur die Älteren auf, ne? Und nicht Jüngere. Also ich habe festgestellt, dass sich auch viel jüngeres Publikum in den Lokalen aufhält. Ich wollte gerade sagen, ich kenne einige junge Schwule, die auf Ältere stehen. Mhm. Also es gibt nicht nur diese eine Seite, dass die Älteren auf Jüngere stehen, sondern umgekehrt ganz genauso. Also ich suche jetzt, bin auf der Suche nach einem Partner, nach einem neuen Lebenspartner, denn man weiß ja nie, wie lange man kann auch in den 2 Jahren diese einem als Frist setzen. Wenn die 2 Jahre überstanden sind, dann würde man länger leben. Dass da was passiert, dass das neue Herz abgestoßen wird durch eine, das kann durch eine leichte Infektion, durch eine Grippe, kann das alles passieren. Bist du noch berufstätig oder geht das gar nicht? Nein, ich bin nicht mehr berufstätig. Auch nicht, wenn jetzt die Zeit vorüber nein, ist. Das nein, geht nicht mehr. Ich bin vom Beruf Bankkaufmann und habe dann auch aufgehört. Wenn du diese praktisch Frührentner. Ja, wenn du diese 2 Jahre jetzt überstanden hast, wir hoffen alle, dass du sie gut überstehst, welche Lebenserwartung hast du dann? Kannst du mit diesem also neuen Herz... wenn ich mich nach allem richte, was mir angetragen, von den Ärzten angetragen wurde, also rechne ich, außer wenn ich vom Auto überfahren werde oder ein Stein fällt mir auf den Kopf, rechne ich so, dass ich so 70, 75 oder noch älter werde. Wenn ich mich daran halte. Ja, wenn du dich daran hältst, ja. Richtig, und ich halte mich auch daran. Also Manfred, wir wünschen dir alle, dass du 80 oder 90 Jahre alt wirst. Ja, danke. Und dass du, wenn du jetzt wieder richtig stabil bist, auch mit einem jungen Mann, er kann ja schon ein bisschen über 40 sein, vielleicht findest. Ja, das hoffe ich. Und du ein neues Glück findest. Das hoffe ich. Alles Gute. Ja, das wünsche ich dir auch. Danke schön, Manfred. Sendung. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ich muss gerade mal ein bisschen lachen. Ich bin ja der Schlager-Fan, wie ihr alle wisst. Und es gab mal ein Schlager-Duo, das hieß Nina und Mike. Ich lese jetzt hier auf meinem Computer Nina und Mike. Es ist natürlich nicht das besagte Schlager-Duo, sondern Nina 22 und Mike 23. Hallo. Ja, hallo. Tja, was haben die gesungen? Ich habe keine Ahnung. Fahrende Musikanten. Fahrende Musikanten. Fahrende Musikanten, das sind wir. Oder sowas. Schlager ist okay, aber das sagt mir jetzt gar nichts. Ja, das ist auch schon wirklich aus Urzeiten. Ah. Da lagst du noch im Sperma, Nina. Im Sperma? Ja. Als die gesungen haben. Ja. So. Ja, wir haben da so ein kleines Problem. Bitte. Ja, also der Mike und ich. Also wir sind wirklich gut befreundet. Ja. Und der Mike ist schwul und ich bin lesbisch. Und irgendwie würde ich mal irgendwie mehr mit dem Mike ausprobieren wollen, nur er will ja nicht so. Mhm. Was heißt denn mal mehr mit Mike ausprobieren wollen? Ja, also ich muss irgendwie sagen, dass ich bis jetzt eigentlich immer nur Frauen attraktiv fand. Also du bist bisher eine knallharte Lesbe gewesen. Ja, knallhart, aber ja. Also du hast noch nie einen Mann richtig angefasst. Ja, ich fand Männer bis jetzt eigentlich nicht so, dass sie mich hin und her gerissen haben. Ja, also hey, ist im Ernst, so deine erste Liebe, alles waren Frauen bisher. Ja, eigentlich schon. Ja. Mhm. Ja, und jetzt... Aber bei Mike ist alles anders. Ja, Mike kenne ich jetzt schon seit 3 Jahren. Aha. Irgendwie könnte ich mir das schon vorstellen irgendwie, aber der ist da so ein bisschen skeptisch. Wie weit geht denn so eure körperliche Nähe? Ja, eigentlich gar nicht, weil er da so total schüchtern ist und sagt dann so, nee und sag mal und ich weiß nicht, ich denke mir so, man verliebt sich in Menschen und das sagt er eigentlich auch und da sind wir uns ja eigentlich ziemlich einig. Aber dann denke ich mir auch so, Mike, wir kennen uns schon seit 3 Jahren, wir könnten da eigentlich mal ausprobieren. Mhm. Dann sagt er so, ja. Ist es denn so, dass du dich sogar in Mike verliebt hast oder am Verlieben bist? Oder möchtest du ganz einfach mal eine erotische Erfahrung mit ihm sammeln? Ja, ich weiß es es nicht genau, das ist ja mein Problem. Also ich kann es nicht irgendwie vergleichen mit irgendwas und ich habe ihn total gern, nur, naja, ich meine... Ja, du bist solo im Moment. Ja. Mike ist auch solo. Nee, er hat seit 3 Monaten irgendwie da jemanden, aber das ist ja auch sein Problem. Er kann da auch nicht irgendwie so lange jemanden haben, da denke ich mir auch so, Mike, das ist nicht so ganz das Richtige. Du würdest mit Mike gerne mal schlafen. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel, mal so, zumindest mal erstmal kuscheln und so. Ich muss jetzt mit Mike sprechen, gib ihm mir. Ja, Moment, da. Hi Jürgen. Hi Mike. Da hast du aber eine pfiffige Freundin. Also ich weiß, ob du was sagen sollst. Ja, was sagst du da? Sie möchte sich auf ein Experiment irgendwie einstellen, etwas Neues ausprobieren. Ja, ich weiß nicht, wie sie darauf kommt. Wir kennen uns halt schon, wie gesagt, 3 Jahre. Und jetzt. Das ist ja kein Gegenargument. Die letzten Monate, sage ich mal, jetzt so die letzten 2 war es eigentlich mehr so, da meinte sie, kam sie auch damit... Mike, ich finde dich eigentlich so total süß. Mhm. Ich würde gerne mal mit dir was ausbringen. Ich bin nun mal schwul. Mhm. Ich kann es mir absolut nicht vorstellen, mit einer Frau zu schlafen. Hast du überhaupt keine Erfahrung mit Frauen bisher gemacht? Nein. Du bist also, schwul auf die Welt gekommen. Sozusagen, sozusagen, ja. Und wie ist das jetzt? Hast du eine Beziehung im Moment? Oder? Momentan seit 3 Monaten wieder, ja. Bist du verliebt? Sehr verliebt? Also ich würde sagen, ja. Ja. Also Vera... Wäre meine andere Freundin sagt. Was? Meine andere Freundin ist auch eine gute Freundin von mir, sagt zwar genau wie Nina, das ist nicht das Richtige, der passt nicht zu dir. Na, das ist aber, nicht entscheidend. Entscheidend das ist nicht das. Das sage ich auch. Weil entscheidend ist, was du sagst und was du empfindest. Für mich ist es die große Liebe. Die große Liebe. Und du durch diese Schmetterlinge im Bauch und freust dich, ihn zu sehen, denkst viel an ihn und so. Ja. Ja. Sogar jetzt sogar im Augenblick. Ich kann. Also, ich meine, unter diesen Umständen gebe ich dir natürlich völlig recht, wenn du sagst, nee, liebe Nina, wir sind tolle Freunde, aber hier ist die Grenze. Ja gut, das nächste Problem ist auch, ja gut, ich finde, Vera und Nina sind attraktive Frauen, aber... Wenn, ja, ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt... Ich kann mir halt nicht vorstellen, ausprobieren würde ich schon gerne, aber... Ja, also ich wollte dir sagen, wenn du solo wärst, Mike... Würde ich dir jetzt sehr zureden, mach's doch mal. Vielleicht ergibt sich eine schöne Situation mal abends irgendwie, ihr wart aus, habt was getrunken oder was auch immer. Und mach mal die Erfahrung. Kein Mensch, oder die wenigsten Menschen auf dieser Welt sind 100% hetero und die wenigsten Menschen auf dieser Welt sind 100% schwul. Mach doch auch mal die Erfahrung von der anderen Seite. Das ist eine große Bereicherung für dein Leben. Aber du hast einen Freund und dem musst du treu bleiben. Und deshalb ist das Thema, ist das kein Thema im Moment. So, jetzt geben wir mal die Nina nochmal. Jo. Tschüss, Mike. So. Ja, du mir jetzt mal zu. Ich wollte jetzt, dass du ihm mal ein bisschen ins Gewissen redest. Ja. Ich meine, er sagt jetzt zwar, hey, das ist die große Liebe, aber es hört schon seit 3 Wochen irgendwie und dann ist das in 3 Wochen wieder vorbei. Dann, dann sei doch ein bisschen geduldig und warte ab. Ich war schon so lange. Na, aber, nee, also wirklich, Nina, du hast es ja gerade gehört, ich würde ihm sehr zusprechen und sagen, hier komm, lass dich mal auf ein Experiment ein. Aber er hat im Moment einen Freund und ist verknallt. Mhm. Und da sollte man nicht reinfunken. Wenn du eine gute Freundin bist, dann, steh ihm bei, sei bei ihm, mach 1000 Sachen mit ihm und vielleicht löst sich die ganze Situation ja wieder auf und dann kann man wieder neu reden und neu verhandeln. Mhm. Aber im Moment würde ich ihm da nicht reinquatschen. Nee, das wäre eh nicht. Ich dachte, du hilfst mir ein bisschen. Im Prinzip helfe ich dir ja auch, wie du gemerkt hast. Ja, ich überlege mir das. Aber im Moment finde ich es wirklich auch fair. Dass, als gute Freunde muss man dann auch sagen, okay, ja, ich freue mich darüber, dass er glücklich ist und er soll es erstmal genießen. Ja, klar. Du wirst ihn wahrscheinlich schon noch kriegen, Nina. Ich glaube ja. Ja, gib mir mal ein paar Tipps, die kann ich Ihnen so. Ich meine, ich habe ja keine Erfahrung mit Männern. Das ist ja auch mein Problem. Nein, er muss sich darauf einlassen wollen. Mhm. Das ist das A und O. Und wenn er frei ist, im Moment ist er hat ja die Gedanken, den Kopf auch nicht frei. Mhm. Könnte ich mir gut vorstellen, dass er sich da auch mal darauf einlässt. Ich denke auch mal, das weiß ich nicht. Dass er ist ja auch so eine Ausnahme. Also, wie gesagt, das ist jetzt halt mein bester schwuler Freund. Ja. Und es gibt also wirklich wenig Männer oder eigentlich keine Männer. Du findest ihn auch richtig erotisch und attraktiv. Ja, ich könnte mir mit ihm vorstellen. Ja, jetzt eigentlich mit niemandem. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ja, warte mal, was man ruft, mal nicht nochmal an. Ich bitte darum. Ja, das ist sehr. Okay. Tschüss, Nina. Ciao. Ciao. Jetzt haben wir wieder 2 Leute in der Leitung. Olli und Svenny. Olli? Hallo? Hallo? Jetzt haben wir einen Knacker in der Leitung. Dann nehmen wir Dieter. Und Dieter ist 19. Hallo? Ja, Dieter, schönen guten Morgen. Grüß dich, Jürgen. Mein Thema ist Oralsexverbesserung durch Ananassaft. Ach, das hatten wir doch vor ein paar Tagen. Ja, genau. Ich hatte eine pfiffige Anruferin, die erzählte, man möge Ananassaft trinken. Also ihr Mann möge Ananassaft trinken. Genau. Schwieriges Wort, Ananassaft. und dann ist alles schöner. Genau, und auf diesen Rat haben wir es ausprobiert. Ach, ihr habt es direkt dann gemacht? Wir haben es direkt ausprobiert nächsten Tag. Ja. Und hat nicht geklappt. Hat nicht geklappt? Hat nicht geklappt. Wie viel Ananassaft hast du getrunken? Wie die Frau gesagt hatte, 1 Liter. Kriegt man das überhaupt so runter mit einem... Nein, es dauert schon, also... Also 1 Liter Ananassaft? Ich bin beschäftigt damit. Und es hat überhaupt nichts gebracht? Nein, nur, dass ich jetzt besser auf Toilette kann. Also, ich muss ehrlich sagen, ich war da auch ein bisschen skeptisch, als sie das erzählt hat. Mir ist das auch so physiologisch nicht klar, dass das irgendwie eine Verbindung, eine Auswirkung haben soll. Ja, gut. Stimmt schon, ja. Hast du denn irgendeinen anderen Tipp? Nee. Also, ihr habt das Experiment nach unserer Sendung gemacht mit dem Ananassaft, hat nicht geklappt. Mhm. Und ihr macht es jetzt weiter ohne den Ananassaft. Genau. Ja. Vielleicht kriegen wir doch noch einen heißen Tipp von irgendeinem anderen Zuschauer oder Zuhörer. Mal gucken. Dieter, danke für den Anruf. Alles klar. Tschüss. Ciao. 1:29:45 und jetzt nochmal Pause. Radio 1 Live, WDR Fernsehen mit Domian, der Telefon-Talkshow. Heute könnt ihr euch bei mir melden zu jedem Thema, wenn ihr mit mir reden wollt. Die Telefonnummer 0180-5678-111. Dieses ist heute die letzte Sendung vor unserer kleinen Osterpause und die erste Sendung nach der Osterpause ist in der Nacht vom 12. auf 13.04. Aber Hella von Sinnen und Jürgen Domian sind nächste Woche in Norddeutschland und im Ruhrgebiet unterwegs in Sachen Lesetour. Wir lesen aus unserem Buch Jenseits der Scham und ich will euch mal kurz eben ein paar Termine sagen. Wir sind am 30.03. in Hannover im Theater am Eggy um 20 Uhr. Am 31.03. in Bremen im Theater Modernes auch um 20 Uhr. Am 1. April sind wir in Hamburg in der Markthalle um 21 Uhr. Und am Karfreitag nächste Woche sind wir in Dortmund in der Disco Soundgarden um 22 Uhr. Hella von Sinnen, Jürgen Domian auf Lesetour. So, nun habe ich euch ja gestern und vorgestern immer so schöne Faxe präsentiert mit nackten Frauen. Das heißt mit immer derselben Frau. Prompt kam heute ein Brief von Henny oder Hanni. Und sie schreibt, lieber Jürgen, eben habe ich das Foto dieser blonden Frau, dein blonder Fan, im Fernseher gesehen. Ich bin eine Holländerin und schaue jede Nacht deine Sendung. Auch ich bin dein Fan. Und wie ich aussehe, siehst du auf dem beiliegenden Foto. Es wird immer schärfer hier, kann ich euch sagen. Jetzt will ich euch Fernsehmenschen das mal zeigen. Eine fantastische Frau, ein wirklich wunderbares Aktfoto, eine Frau völlig nach meinem Geschmack. Ich will das Gesicht mal ein bisschen hier verdecken mit meinem Finger, damit das Mädel nicht überall erkannt wird. Könnt ihr es erkennen? Also Kompliment. Eine wunderbare Frau, schöne Brüste, tolle Figur, alles dran. Das lasse ich mir gefallen. Solche Post lasse ich mir gerne gefallen. Ich danke dir ganz herzlich. Es geht weiter mit Klaus. Und Klaus ist 14 Jahre alt. Hallo Klaus. Ja, guten Morgen Domian. Ja, Klaus, hi. Ja, mein Thema ist mein Vater. Ja. Meine Eltern sind geschieden. Mhm. Meine Mutter, ich lebe bei meiner Mutter. Mhm. Und meine Eltern waren auch nur 5 Jahre zusammen. Mhm. Weil mein Vater, der hat meine Mutter immer verprügelt, wenn er betrunken abends nach Hause kam. Mhm. Also der war nicht süchtig nach Alkohol, der hat das einfach nur, ja, keine Ahnung, hatte da wohl Spaß dran oder so. Ja. Naja, und da sind auch einige Sachen vorgefallen, so von wegen so Fremdgehen und Trommelfelle geplatzt von meiner Mutter, mhm, wenn er draufgeschlagen hat. Naja, mhm, jetzt komme ich mal zum Punkt. Auf jeden Fall, ja, meine Mutter ist dann, als ich 3 war, abgehauen. Mhm. Also das sind richtig schlimme Sachen, die da passiert sind, ne? Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also die hat dich da mitgenommen und ist abgehauen. Ja, und ich hatte eigentlich der Kontakt zu meinem Vater, der war eigentlich immer da, aber der hat sich auch irgendwie nicht so richtig gekümmert, nur irgendwie, wenn er da so gerade Lust zu hatte, und sonst habe ich da eigentlich immer angerufen und mhm, überall hinterher telefoniert, so. Und ja, seit über einem Jahr habe ich jetzt überhaupt nicht mehr mit ihm gesprochen, mhm, weil das ging ja los mit so eine Unterhaltssache, weil zuerst hatte meine Mutter noch ziemlich Angst davor, da irgendwas zu machen mit dem Anwalt, weil sie halt, ja, Angst, mhm, vor der Schläge hatte oder, mhm, so. Naja, Was ist denn jetzt der Anlass deines Anrufes gewesen, Klaus? Ja, dass ich jetzt halt schon über ein Jahr keinen Kontakt mehr mit ihm hatte. Du würdest schon gerne mit ihm jetzt Kontakt haben, oder wie? Ja, ich weiß nicht, am 16. April hat er wieder Geburtstag. Mhm. Weil letztes Jahr, da habe ich dann nicht mehr angerufen, weil ich habe ständig hinterher telefoniert, und er hat sich dann auch nicht gemeldet, ja, ab und zu mal, und dann hat er sich auch nicht mehr gemeldet, mhm, zu meinem Geburtstag und zu Weihnachten, und ja, und dann überlege ich jetzt halt, ob ich da anrufe. Das heißt, du weißt die Telefonnummer schon und die Adresse? Ja, natürlich. Ja. Mhm. Was meint denn deine Mutter, was du machen sollst? Ja, sie sagt, ich kann das machen, aber, mhm, ja, kann es auch sein lassen, also, mhm, sie aber, hat da eigentlich im Prinzip nicht so viel von. Aber du möchtest schon Kontakt wieder mit ihm haben? Ja, irgendwie, ich bin mir nicht so ganz sicher. Mein Vater, der hat irgendwie, der kümmert sich auch immer, nur so, wenn er so Bock dazu hat. Mhm. Und wenn ich da jetzt so höre, das habe ich jetzt im Vorgespräch gar nicht gesagt, das ist mir jetzt erst gerade noch eingefallen, mhm, war ein bisschen aufgeregt. Naja, ein Klassenkamerad von mir, der hatte auch einen Vater und der ist gestorben. Mhm. Und die haben sich ganz super verstanden. Und wenn ich jetzt überlege, mein Vater, der, mhm, lebt noch und dass der, mhm, so... Das ist ja traurig. Der Kontakt einfach abbricht, da... Weißt du was, Klaus, ja, ich würde an der Stelle, gratuliere ihm mal zum Geburtstag, damit du dir auch so sagen kannst, ich habe es auf jeden Fall versucht und ich habe auch alles getan. Wenn er sich dann nicht richtig zurückmeldet, ist das sehr traurig, aber es ist wirklich seine Schuld. Und er müsste natürlich, du bist ja erst 14 Jahre alt, er müsste wirklich manns genug sein und sich dann auch melden, wenn der Sohn schon so nett ist und auf ihn zugeht. Gratuliere ihm mal zum Geburtstag, da machst du mit Sicherheit nichts falsch. Ja, okay. Das ist jetzt im April, sagst du, ne? Mhm, am 16. Mhm. Mach das mal. Vielleicht, man kann ja hoffen, vielleicht gibt ihm das doch nochmal einen Anstoß. Du musst ihm nicht sehr hinterherlaufen, aber jetzt nach so einer doch relativ langen Zeit mal anrufen, nett gratulieren und vielleicht auch sagen, wir können uns ja nochmal treffen und dann mal abwarten, ob von ihm auch was kommt. Ja, aber ich denke mir immer, eigentlich müsste er sich ja melden, eigentlich er als ja. Vater. Eigentlich, boah, ja, du hast völlig recht, eigentlich ja. Aber nochmal so gesagt, dann kannst du für dich auch dir so selbst vorhalten oder vorsagen, ich habe es versucht, ne? Ich habe das Beste, das Möglichste versucht hinzubiegen. Hm. Mach mal, alles Gute. Okay, ich muss mal fragen, ob ich noch ein Autogramm haben kann. Ja, Klaus, leg mal auf, hm, wir rufen dich nochmal zurück wegen der Adresse. Okay, okay. Danke. Ne? Tschüss. Okay, tschüss. Ich könnte euch nochmal unsere Anschrift sagen, ne? Wenn ihr uns schreiben wollt oder ein Autogramm haben möchtet. Das ist der WDR, Redaktion 1, live, Domian, 50600 Köln. 50600 Köln. Tanja, 37 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir haben im Oktober letzten Jahres schon mal gesprochen. Es ging um das Thema Bigamie. Ja. Also, dass mein Mann hier aus unserer ehelichen Wohnung abgehauen ist. Und ich dann erfahren habe, dass er also neu geheiratet hat. Mhm, ich erinnere mich. Wir haben telefoniert am gleichen Tag, als ich ihn bei der Staatsanwaltschaft angezeigt, mhm, habe. Ich erinnere mich, ja. Und jetzt hat sich also mittlerweile sehr viel getan. Mhm. Das heißt also, ich habe, den Termin möchte ich nicht sagen, nach Ostern die Woche eine... Also ihr wart, das müssen wir nochmal sagen, ihr wart ja noch verheiratet, ne? Ja, klar. Als jetzt ja keine Bigamie. Genau, ne? Ganz genau. Ja. Mhm, ja. Ich habe mittlerweile Kontakt zu meiner, ja, Mitehefrau, anders, mhm, kann man es ja nicht sagen, mhm, schon seit letztem Jahr. Und mein Mann, noch Ehemann, hat die Dreistigkeit gehabt, zu erzählen, sowohl meiner Schwiegermutter die Gott sei Dank gestorben ist mittlerweile, die hätte das nicht überstanden. Mhm. Meiner Schwägerin, die in Amerika lebt und anderen Bekannten, dass ich mich umgebracht habe. Ich hätte angeblich mich bei Erhalt, nach Erhalt des angeblichen Scheidungsurteils hier in unserem Haus aufgehangen. Das erzählt er. Das hat er erzählt. Das hat er überall erzählt. Das hat er überall erzählt. Und bei mir haben sich seitdem so viele Leute gemeldet, die fix und fertig waren, weil die mich alle für tot gekannt haben. Mein Gott. Kannst du dir sowas vorstellen? Nein, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich habe dich damals auch schon gefragt, ob du, während du mit ihm zusammen warst. Wie lange war das nochmal? Wie lange wart ihr zusammen? Wir haben nach 2,5 Jahren geheiratet. Und ihr kanntet euch aber auch schon vorher? Nein, wir waren 2,5 Jahre zusammen. Ja. Und waren dann ein Jahr verheiratet. Ja. Dann ist er zu der nächsten Frau und ist auch da noch über ein halbes Jahr zweigleisig gefahren. Mhm. Ich hatte dich damals, glaube ich, auch schon gefragt. Jetzt frage ich dich nochmal, nachdem ich diesen Hammer jetzt gerade gehört habe. Hast du damals, wenn man, das war ja doch eine gewisse Zeit, wenn man so eng mit jemandem zusammenlebt, das erahnt, dass der solche Abgründe hat? Nein, der Mann ist für mich schizophren. Mhm. Aber auch dieses hast du nicht mitbekommen damals? Nein, überhaupt nicht. Und ich habe jetzt Kontakt. Er war ja vor mir schon mal verheiratet, also mir fällt das auch recht schwer jetzt, Kontakt zu seinen beiden Töchtern aus erster Ehe. Mhm. Und was sagen die? Denen hat er das Gleiche erzählt. Erst hat er erzählt, ich wollte zu ihnen keinen Kontakt haben, was überhaupt nicht gestimmt hat. Mhm. Wenn ich gewusst hätte, was mit den Kindern abgelaufen ist, dann wäre diese Ehe niemals zustande gekommen. Die Kinder, die sind jetzt, die stehen also absolut zu mir, die hassen ihren Vater wie die Pest. Was macht das denn seelisch mit dir, wenn du solche Dinge dann auch erfährst, dass er herum erzählt, du seist tot? Das kann ich ja gar nicht sagen. Das kann ich ja nicht sagen. Hier in unserem Haus, und meine Mutter hätte mich gefunden. Meine Mutter ist fast zusammengebrochen, als sie das gehört hat, ne? Wie hast du denn überhaupt den Kontakt herstellen können zu deiner, ich sag's jetzt auch mit deinen Worten, zu deiner Ehefrau der Kollegin. Ja, ich kann es ja nicht anders sagen. Naja. Das war dieser gemeinsame Freund, der das alles aufgedeckt hat, den ich zufällig kennenlernte, den ich ja nirgendwo als Zeugen auch genannt habe, auch bei der Staatsanwaltschaft nicht. Der meine Mitehefrau damals getroffen, auf der Straße, und sie sagte eben, er wusste, dass mein Mann mit ihr verheiratet war. Und sie hatte ihn damals rausgeschmissen und da hat er ihr gesagt, hör mal, da existiert noch eine Ehefrau dadurch ist das Ganze ins Rollen gekommen. Jetzt kackt das Handy gleich ab. Ja, leider. Sag mir ganz schnell noch, Tanja, es gibt einen Gerichtstermin. Ja. Ja. Wie sind deine Chancen? Was sagt dein Rechtsanwalt? Meine Chancen sind, ja klar, ich habe ja nichts getan. Mhm. Aber die Chancen, dass er endlich hinter Gitter kommt, sind immer noch gering. Das meinte ich damit. Oder gibt es sogar sowas wie eine Wiedergutmachung oder irgend sowas? Das kommt dann mit dem Scheidungstermin. Das wird dann erst mit dem Scheidungstermin an. Wann ist die Gerichtsverhandlung? Das Datum möchte ich nicht nennen. Okay, sag's nicht. Tanja, melde dich doch nochmal, wenn die Sache abgewickelt ist. Erzähl uns mal, wie es dann endet. Domian, drück mir bitte die Daumen. Ich habe wahnsinnige Angst vor dem Termin. Ich habe auch Angst vor meinem Mann. Ich habe Morddrohungen bekommen durch ihn. Und mein Bekannter, der das alles aufgedeckt hat, der hat auch Morddrohungen bekommen. Ich habe Angst. Also, ich drücke dir von Herzen die Daumen. Und ich glaube, alle Leute, die jetzt zuschauen und zuhören. Und du versprichst mir, dass du dich nochmal meldest bei uns. Ich verspreche dir ganz bestimmt. Prima. Alles Gute, Tanja. Danke dir, Tschüss. Domian. Tschüss. Es geht weiter mit Susanne und die ist 27. Ja, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Mein Thema ist Tod, mein eigener. Dein eigener Tod? Ja, ich bin ja noch sehr jung und deswegen mache ich mir eigentlich, ist es komisch, dass ich jetzt schon an meinen eigenen Tod denke. Warum denkst du an deinen eigenen Tod? Ich habe jetzt in letzter Zeit oft geträumt, dass ich sterbe. Unterschiedliche Träume waren das immer. Es gibt aber keinen Anlass, du bist nicht schwer erkrankt. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, du bist im Prinzip kerngesund? Ja, aber wie ich das jetzt kurz umschreiben kann, zum Beispiel in der Zeitung, die Todesannonce lese ich immer. Warum? Einfach um zu sehen, wie meine Annonce dann auch aussehen könnte. dann mache ich mir Gedanken darüber, welche Musik gespielt wird, wenn ich beerdigt werde. Bestimmte Lieder, es gefiel mir jetzt letztens ein Lied von diesem Stefan Remmler, das heißt Vogel der Nacht. Und dann dachte ich, wenn ich beerdigt werde, zu Grabe getragen werde, dass dieses Lied bei mir auch gespielt werden sollte. Wie lange denkst du schon über solche Dinge nach? Jetzt vielleicht seit 6-7 Wochen, aber sehr konzentriert und das macht mir auch ein bisschen Angst. Kannst du mir das erklären, warum gerade seit 6-7 Wochen? Es war im Bekanntenkreis jemand gestorben, den ich sehr mochte. Mhm. Warst du vorher eigentlich eine recht lebensfrohe Frau? Ja, ja, ich bin eigentlich auch sonst noch tagsüber. Bloß mich quälen eben dann abends oder wenn ich allein bin, die Gedanken. Wenn du solche Sachen denkst, dann stellt sich mir gleich die Frage, hast du keinen Spaß mehr am Leben? Macht das Leben dir keine Freude? Doch, situationsbedingt. Aber es gibt auch Dinge, die dich sehr runterziehen. Ja, das gibt es. Was denn zum Beispiel? Was zum Beispiel? Es gibt Sachen, wo man sagt, oh je, was, warum eigentlich alles so grausam läuft. Jetzt zum Beispiel der Krieg wieder, der jetzt ausgebrochen ist. Ja, das ist sehr bedauerlich. Das sind Sachen, wo ich dann denke, ich kann sogar froh sein, dass ich hier in Deutschland lebe und gut behütet bin. Gibt es denn etwas in deinem Leben, was so näher an dir dran ist, als zum Beispiel dieser Krieg, dass du sagst, ich möchte einfach nicht leben und ich habe auch nicht den Elan so? Nichts konkret Greifbares. Hast du einen Freund? Ja, eine 11-jährige Beziehung. Eine 11-jährige Beziehung? Ich war damals 15 und wir sind immer noch zusammen. Bist du glücklich in dieser Beziehung? Ja. Wirklich? Will man dann sterben, wenn man eine glückliche Beziehung hat? Das ist ja eben. Ich mache mir dann Gedanken, was aus ihm auch wird. Nee, ich frage jetzt erstmal nur dich. Also ich versetze mich in dich hinein. Und ich glaube einfach so aus meiner eigenen Lebenserfahrung, wenn ich glücklich bin, auch wenn ich einen Menschen sehr liebe, liegt mir nichts weiter fern, als dass ich sterben möchte. Dann will ich ja leben, dann will ich ja mit diesen Menschen zusammen sein. Ich möchte jetzt auch nicht sterben. Ich mache mir nur Gedanken, wie es ist, wenn ich gestorben bin, oder? Ja, aber in welcher Situation ich gerade, dass ich sterbe. Aber ich denke darüber nach, warum du das tust. Und daraus spricht ja schon irgendwie so eine Todessehnsucht auch. Oder deute ich das falsch? Nein, ich glaube nicht, dass das eine Sehnsucht ist. Das sind nur Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Mhm. Genauso gut gehen mir auch Gedanken durch den Kopf, dass ich demnächst ein Baby haben möchte. Mhm. Das spricht vielleicht an Zwiespalt. Mhm. Genauso gut möchte ich viele, viele Kinder haben. Susanne, jetzt muss ich was sagen. Du bist eine gesunde junge Frau. Du hast eine, wie du sagst, eine schöne Beziehung. Ja. Du sagst sogar, dass du darüber nachdenkst, Kinder haben zu wollen. Auf der anderen Seite denke ich aber, wie es ist, wenn ich sterbe. Mhm. Beides. Mhm. Du sagst, verstehst du mich? Mhm, ich verstehe das schon. Ich war nur gerade dabei auszuholen, um dir ein bisschen den Kopf zu waschen. Weil, wenn du meine Sendung kennst, weißt du, wie viele Menschen hier anrufen mit ganz, ganz schweren Schicksalen und ganz schweren Krankheiten. Ja. Schwerst krebskranke Menschen, die vielleicht wirklich nur noch ein paar Monate zu leben haben. Und bei dir ist alles in Ordnung. Wenn du mir jetzt sagst, dass du ein seelisches Problem hast, nehme ich das sehr ernst, dann würde ich dir dringend raten, dich mit einem Psychologen auseinanderzusetzen. Wenn du aber. Gut, was heißt, ich habe vielleicht nicht die ganze Zeit gesagt, ich bin bulimisch krank auch schon. Mhm, mhm. Also, ja, das ist schon mal sehr ernst zu nehmen, finde ich und jetzt. Das auch schon längere Zeit, 6 Jahre. 6 Jahre? Ja. Mhm. Ich bin auch in Behandlung, ambulant auch. Mhm. Wie oft passiert es am Tag? Täglich. Täglich. Wie viel Mal? Wie viel? Zwei, dreimal. Mhm. Ich bin stolz, wenn ich einen Tag schaffe, ohne zu erbrechen. Mhm. Du bist in einer psychotherapeutischen Behandlung? Ich habe auch schon ambulant und stationär war ich auch, ja. Siehst du da schon einen Zusammenhang? Dass, ich denke vielleicht, ja. Ja. Ich wollte das bloß nicht so, das fällt mir noch schwer drüber zu sprechen. Aber ich finde es wichtig. Jetzt, wenn wir uns über das Thema uns. Das ist auch richtig, jetzt kommt falls jetzt die ganze Welt erfährt. Ja, wir sind ja ganz anonym. Ja. Aber es ist manchmal, ja, Susanne, aber vielleicht ist das auch manchmal der erste Schritt wirklich zur Selbsthilfe, indem man sich dazu bekennt und nach außen auch tritt. Ich hätte nie gedacht, dass ich es wirklich sage, aber ich habe es ja jetzt gesagt. Ich finde es gut, dass du es gesagt hast. Du brauchst dich dessen nicht zu schämen. Das ist eine Krankheit wie viele andere auch. Und ja, das stimmt, ja. Ich habe es ja auch nicht erst seit gestern. Weißt du, Susanne, dass ich das sehr gut verstehen kann, was in dir vorgeht? Weil ich selbst diese Krankheit mal hatte. Nein, das glaube ich nicht. Ja, das ist aber so. Wirklich? Ja. Deswegen weiß ich, wie man sich da fühlt und wie beschissen man sich fühlt. Und ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, dass es erst wieder richtig bergauf bei mir ging, nachdem ich mich selbst dazu bekannt habe, von mir, und nachdem ich mich auch von meinen Leuten und von anderen dazu bekannt habe. Meine Ängsten, meine Bekannten wissen es, meine Eltern wissen es, mein Freund duldet es auch. Also mit ihm ist das ja gekommen und bleibt ja auch mit ihm. Ich weiß nicht. Fühlst du dich bei deinem Therapeuten in guten Händen? Das ist eine Sie, ja. Ja? Wie lange bist du bei der Therapeutin jetzt? Die habe ich jetzt 2 Jahre. Merkst du denn in Ansätzen eine Verbesserung deiner Situation? Ja, teilweise schon. Kotzt du, wir drücken das jetzt ganz klar aus, kotzt du jetzt weniger als vorher? Ja, schon. Aber das war doch gar nicht das Thema. Ja, aber du siehst, dass wir darauf kommen. Du redest von Tod und von deinem Tod. Und herauskommt, dass du schwerst bulimisch krank bist. Und da wundert es mich gar nicht, dass du über den Tod nachdenkst. Habe ich auch. Genau das habe ich auch. Mein Mindestgewicht war bei einer Körpergröße von 1,62, waren 42 Kilo. Manche Zwangsernährung angedroht, weil das dann gekappt ist, fast zur Magersucht. Und jetzt wiege ich einigermaßen wieder ein bisschen mehr. Aber dir geht es nicht gut, das höre ich ja. Hast du mal darüber nachgedacht, Susanne, in eine psychosomatische Klinik für längere Zeit zu gehen? Darüber nachgedacht schon. Aber ich habe trotzdem noch das Gefühl, mir selbst helfen zu können, obwohl ich genau weiß, es geht nicht. Schaffst du nicht. Ich bin ja auch nicht dumm. Schaffst du nicht. Glaubst du mir, schaffst du so nicht. Du musst eins nur wollen. Du musst wollen, dass man dir hilft. Und dann musst du auch wollen, dass du dir selbst hilfst. Aber nur alleine du schaffst das nicht. Weißt du was, ich bin erleichtert. Jetzt wissen wirklich alle. Jetzt wissen wirklich alle, was ich habe. Wenn du eine gute Therapeutin hast, sprich mal mit der Frau, was sie empfehlen würde an psychosomatischer Klinik. Und dass du da vielleicht mal für eine längere Zeit, für 2-3 Monate... Dreimonatiger außerhalb wurde mir schon angeboten. Genau, siehst du. Weil ich hatte ja schon mal einen tagesstationären Aufenthalt. Und jetzt haben wir ambulant weiter, dass ich eben unter Qualistand zugenommen hatte, wieder unter Kontrolle. Und das 3 Monate wäre außerhalb meines Wohnortes. Ganz weit weg, in einem Bundesland. Ja, ja. Also ich könnte dir wirklich dringend das empfehlen, Susanne, das zu machen. Dringend. Und dann gehen die Gedanken auch weg, wie meine Beerdigung. Ja, natürlich. Ich glaube, dass es da einen ganz engen Zusammenhang gibt. Ja. Du hast recht, Hans. Also ich möchte dich wirklich ermutigen. Du hast jetzt so lange mit dir alleine es versucht. Ja. Du hast es versucht nur mit der Therapeutin. Nein, mein Tagebuch. Mit dem Tag, na gut, ja. Aber es ist, glaube ich, ein Punkt jetzt, auch wenn du dich so geäußert hast, wie du es gerade hier getan hast, wo noch mehr passieren muss. Jetzt musst du von dir aus noch einen weiteren Schritt machen. Du musst sagen, ich will in die Klinik, ich will, dass man mir hilft. Und dann musst du dazu beitragen, dass du dich auch ganz öffnest, wenn du da hingehst. Ich habe heute, glaube ich, schon einen Schritt dazu getan. Das glaube ich auch. Das finde ich verdammt gut. Ich finde es gut, dass du hier angerufen hast. Und ich finde es auch sehr gut, dass das jetzt per Zufall eigentlich rausgekommen ist mit der Bulimie. Das wollte ich gar nicht sagen. Ja, aber ich bin froh, dass es passiert ist. Ich glaube, das ist genau der Schritt, der nötig ist für dich. Ah, du hast recht. Pass mal auf, Susanne. Ich glaube, du bist jetzt ein bisschen sehr aufgewühlt, ne? Ja. Ich möchte dich jetzt nicht einfach in die Nacht entlassen. Ich möchte, dass du mit meiner Psychologin, mit der Elke, noch ein bisschen redest. Ja. Ja? Dann leg mal auf und die Elke ruft dich sofort. Ich hoffe sofort, ich weiß nicht, ob sie gerade frei ist. Also auf jeden Fall in den nächsten Minuten an. In Ordnung. Okay? Ich guck noch zu. Alles Gute. Von Herzen. Und auch wenn du sowas hattest, was man ja nicht ansieht, also... Das war eine sehr schlimme Zeit und ich bin durch die Hölle gegangen. Deswegen kann ich das sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen, was du erzählst. Okay, danke. Alles Gute. Ja. Tschüss. Jetzt ist Silvia dran. Silvia ist 21 Jahre. Ja, genau. Hallo. Schönen guten Morgen. Hi. Ja, zuvorher bin ich so richtig ein bisschen verlegen. Also da traut man sich gar nicht jetzt. Oder ich habe halt ein Problem, wo ich dann fast sagen würde, das ist lächerlich dazu im Vergleich. Egal, erzähl. Ja, also alles ist wichtig. Ich bin seit circa 4 Jahren mit einem Mann zusammen, mhm, mit Unterbrechung. Und jetzt ist aber halt deutlich zur Sprache gekommen, dass er halt möchte, dass ich mir die Brüste vergrößern lasse. Ich bin selber nicht so sicher, oder dieser Wunsch, so ein bisschen unzufrieden war ich immer schon. Und ich weiß jetzt nicht, ob es richtig ist, dem nachzugehen, ob ich jetzt sagen soll, ja, okay, mit den Möglichkeiten, die heute bestehen, warum sollte man das nicht tun, man ist noch einmal jung. Andererseits denke ich, ja, wenn man sich liebt, ist es eigentlich nötig. Und ich sehe auch sehr gut aus, absolut, kann man schon sagen. Und Fühlst du dich denn wirklich, wirklich auch unwohl mit deinen Brüsten, so wie sie jetzt sind? Ja, doch schon. Das schon? Ja. Hast du selbst denn über den Schritt auch schon mal nachgedacht, sie vergrößern zu lassen? Ja. Wie groß sind sie denn jetzt? Ganz normal. Also eigentlich, so 75B, das ist, würde ich sagen, Durchschnittsgröße. Mhm. Und ich glaube halt auch, dass ich mich von diesen, ja, von den Medien so beeinflussen lasse, dass ich mittlerweile auch denke, um attraktiv zu sein, muss man halt auch wirklich vollbusig sein und ja. Du hast aber gerade am Anfang das so erzählt, so aufgezogen, dass du deinen Freund zuerst genannt hast. Dein Freund möchte, dass du dir die Busen vergrößern lässt. Nicht du möchtest das. Ja. Du hättest es ja auch anders erzählen können. Also ist da doch ein erheblicher Druck von seiner Seite. Ja, es ist halt so, also wenn ich in einer glücklichen Beziehung bin, dann möchte ich halt auch, dass mein Partner auch glücklich ist. Mhm. Und wenn ich ihm damit einen Gefallen tun würde, würde ich es auch eigentlich gerne tun. Nur so sicher ist es halt im Moment auch nicht. Wir sind jetzt, sag ich mal, seit einem Dreivierteljahr wieder in einer festeren Beziehung. Und ich würde halt auch nicht sagen, es ist der Mann fürs Leben. Mhm. Und wenn ich danach jemand anders kennenlerne, der nicht so lieb wie ich bin, wäre ich damit halt glücklicher. Also du hast gerade einen ganz entscheidenden Satz gesagt. Du hast gesagt, wenn man sich liebt, nimmt man sich so an, wie man ist. Und ich finde es völlig idiotisch von deinem Freund, dass er das von dir verlangt. Völlig idiotisch. Du bist eine normal gebaute junge Frau. Und wenn er dich wirklich von Herzen liebt, auch wenn er auf größere Brüste steht, finde ich es fast unverantwortlich, dass er so einen Druck auf dich ausübt. Es ist immerhin kein Kinderspiel, sich so etwas machen zu lassen. Und ich glaube, man sollte nur das Messer anlegen, wenn wirklich ein großer Leidensdruck besteht. Und nicht nur aus diesem ganzen Schönheitsschnickschnack. Das spricht nicht sehr für deinen Freund, finde ich, dass er das macht. Und ich möchte dich wirklich nur ermutigen, das nicht zu machen, wenn in erster Linie der Druck von außen ausschlaggebend ist. Auch wenn du sagst, na, ich hätte gerne etwas größere Brüste, aber du kannst ja so auch leben. Sei froh, dass du gesunde Brüste hast und dann ist es gut. Willst du dich da denke ich halt auch. Also ich meine auch eigentlich, dass ich von der Natur insgesamt ziemlich reich beschenkt worden bin und deswegen finde ich es fast anmaßend auch, dass er halt meint, da so einen Perfektionismus verlangt. Klare Aussage von mir, bleib wie du bist. Silvia, bleib wie du bist und lass dich nicht da unter das Messer zwingen von ihm. Okay. Ja? Danke. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. So, jetzt geht's weiter mit Nina. Hallo? Hallo? Nina, ja, wie alt bist du? Hallo? Hallo? Ja, Nina? Ja. Na, jetzt aber. Wir haben ganz wenig Zeit nur noch. Leg los. Ja, ich weiß es, aber ich wollte mich nur mal melden. Ich war vorhin im Bad und habe gehört, dass du unser Lied gesungen hast, fahrende Musikantin. Nein, es ist nicht wahr. Du bist von Nina und Mike? Ja. Das ist ja schrill. Und dann hast du gesagt, du bist Schlagerfan. Ja. Und du hast gesagt, es gab einmal einen Gesangston, Nina und Mike. Es gibt Ich wollte nur sagen, dass es uns immer noch gibt. Ja. Und wir singen immer noch. Ja, das finde ich ja wirklich wunderbar. Jetzt kommt gerade in den nächsten 2-3 Wochen unsere neue Platte raus. Ja. Und die heißt, heute steigt bei uns eine Riesenparty. Ich wollte nur mal mich in der Sendung melden, weil wir die Sendung jeden Abend sehen. Das ist ja schön. Ganz, ganz toll. Ich fühle mich sehr geehrt. Ihr wart wirklich meine Stars in meiner Kindheit, in den 70er Jahren, Nina und Mike. Ja, da waren ja noch Paloma Blanca und alles damals noch waren. Singen uns doch eben noch mal kurz den Refrain mit den fahrenden Musikanten. Ich habe es gerade so verholpert nur gesungen. Fahrende Musikanten, das sind wir. Immer ab Achse, da sind wir. mit unserem Lied, das nur von Liebe und Leid erzählt. Genau, und so, so weiter. Ist es, genau so ist es. Seid ihr denn viel auf Tour auch noch? So ja, auf, wir tingeln durch die Lande und sind einigermaßen gut auf Tour und ja, werden wahrscheinlich Ende des Jahres mal wieder nach Amerika gehen für 2-3 Jahre. Nach Amerika? Ja. Und ihr tretet auch auf in Amerika? Ja, ja, ja, ja. Das ist eine tolle Sache. Wo ist Mike im Moment? Der Mike ist zu Hause. Wir sind ja geschieden. Ihr seid geschieden, das ist so, ich bin gar nicht mehr auf dem Laufenden. Ja, so wir sind schon seit 20 Jahren geschieden. Ihr seid seit 20, aber wir verstehen uns hervorragend. Also beruflich seid ihr ein gutes Paar, genau, ein gutes Duo und genau, privat geht ihr eure eigenen Wege. So ist es. Ich freue mich sehr über den Anruf. Danke auch. Wunderbar und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und hoffentlich sehen wir uns irgendwo mal bei irgendeiner Veranstaltung oder so. Das wäre toll. Ja. Und viele liebe Grüße an das ganze Team und an alle Hörer und ein schönes, frohes Osterfest. Dankeschön zurück auch. Tschüss Nina. Okay, Grüße ciao. Mike. Ne? Tschüss. Tschüss. Das ist ja toll, das ist ja wirklich toll, freue ich mich sehr. So, meine Lieben, in der Technik war Annette Bastian und ich bedanke mich bei meinem Team, meinem Wochenteam, bei Gerhard Baas, bei Wolfram Spielkowski, Marco Rössler, Dirk Windhüsen, Karl Park, Tom Andreas und Elke Büchter. Ich habe vorhin schon gesagt, jetzt gehen wir in eine kleine Osterpause und wir sind hier im Radio bei 1Live und im Fernsehen wieder in der Nacht von 12. auf 13.04. Ich wünsche euch schöne Ostern, richtig tolle Ostern und vielleicht sehe ich den einen oder anderen ja von euch während unserer Lesetournee in Norddeutschland. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich auf die Sendung 12.13.4. Bis dahin, ciao.